Erster, ich war da für Leute, die mich nicht suchten. Ich rief, hier bin ich. Sie riefen meinen Namen nicht. Zweiter, den ganzen Tag streckte ich meine Hände aus. Ich rief ein stures Volk. Sie gingen schlechte Wege. Sie folgten ihren eigenen Ideen. Dritter, diese Leute machen mich immer wütend. Sie opfern in Gärten. Sie verbrennen Weihrauch auf Steinen. Vierter, sie sitzen in Gräbern. Sie schlafen an versteckten Orten. Sie essen Schweinefleisch. Ihre Suppe ist mit schlechten Dingen gefüllt. Fünfter, sie sagen, bleib weg von mir. Ich bin heiliger als du. Das macht mich sehr wütend. Mein Zorn ist wie Feuer. Sechster, ich habe alles aufgeschrieben. Ich werde nicht schweigen. Ich werde sie bestrafen. Ich werde es ihnen heimzahlen. Siebter, Jahwe sagt, ich bestrafe eure schlechten Taten. Auch die Taten eurer Eltern. Sie verbrannten Weihrauch auf Bergen. Sie ehrten mich nicht. Ich gebe ihnen ihre Strafe. Achter, Jahwe sagt, wenn eine Traube guten Saft hat, wirft man sie nicht weg. Man sagt, es ist etwas Gutes darin. So mache ich es auch. Ich werde nicht alle zerstören. Ich tue es für meine Diener. Neunter, ich werde Nachkommen aus Jakob machen. Aus Juda mache ich Leute für meine Berge. Meine erwählten Leute bekommen das Land. Meine Diener werden dort wohnen. Zehnter, Saron wird eine Weide für Schafe. Das Tal Akor wird ein Platz für Rinder. Das ist für mein Volk. Für alle, die mich gesucht haben. Elfter, aber ihr vergesst Jahwe. Ihr vergesst meinen heiligen Berg. Ihr deckt Tische für Götter des Glücks. Ihr bietet ihnen Getränke an. Zwölfter, ich bringe das Schwert über euch. Ihr werdet alle getötet. Ich rief euch, aber ihr antwortetet nicht. Ich sprach, aber ihr hörtet nicht. Ihr tatet, was ich nicht mochte. Ihr habt es gern getan. 13. Darum sagt der Herr, Jahwe, 14. Meine Diener werden sich sehr freuen. Aber ihr werdet vor Schmerz schreien. Ihr werdet vor Trauer weinen. 15. Euer Name wird ein Fluch sein. Meine erwählten Leute werden sagen, der Herr soll dich töten wie diese. Aber meinen Dienern gebe ich einen neuen Namen. 16. Wer Segen will, wird den wahren Gott nennen. Wer schwören will, wird beim wahren Gott schwören. Die alten Sorgen sind vergessen. Ich sehe sie nicht mehr. 17. Ich mache einen neuen Himmel und eine neue Erde. Man wird nicht mehr an das Alte denken. Niemand wird es mehr im Kopf haben. 18. Freut euch und jubelt immer über das, was ich mache. Ich mache Jerusalem zu einem Ort der Freude. Seine Leute werden sich sehr freuen. 19. Ich werde mich über Jerusalem freuen. Ich werde mich über mein Volk freuen. Man wird dort kein Weinen mehr hören. Man wird dort keine Klage mehr hören. 20. Es wird dort kein Baby geben, das nur kurz lebt. 21. Sie werden Häuser bauen und darin wohnen. Sie werden Weinberge pflanzen. Sie werden ihre Früchte essen. 22. Sie bauen nicht für andere. Sie pflanzen nicht für andere. Mein Volk wird lange leben, wie Bäume. Meine erwählten Leute werden nutzen, was sie gemacht haben. 23. Sie werden sich nicht umsonst anstrengen. Sie werden keine Kinder bekommen, die schnell sterben. Sie sind eine Familie, die Jahwe segnet. Ihre Kinder sind immer bei ihnen. 24. Bevor sie rufen, antworte ich. Während sie sprechen, höre ich zu. 25. Wolf und Lamm grasen zusammen. Der Löwe ist Stroh wie Kühe. Die Schlange ist Erde. Sie werden keinen Schaden machen. Das sagt Jahwe in meinem heiligen Land.